dass das römische Papsttum tatsächlich nur eine Fortsetzung des atlantischen Priestergedankens ist, sei mit Aussprüchen von Päpsten, Bischöfen und Priestern belegt. Der Kirchenvater Augustin lehrte, der Staat sei der Kirche untergeordnet, er habe sich ganz dem Willen der Priester zu fügen, aber auch in jeder Hinsicht. Papst Bonifaz VIII. Erklärte in seiner berüchtigten Bulle Unam Sanctam: Ich bin der Kaiser, ich bin der Herrscher. Der Syllabus des Papstes Pius IX. Verdammt das Wesen der modernen freiheitlichen Staatsentwicklung und stellt den Grundsatz auf: Dem römischen Pontifex unterworfen zu sein, ist für jegliches Geschöpf zum Heile notwendig. Innozenz III. Schrieb der Kirche die Regierung über den ganzen Erdkreis zu. Gregor IX. Behauptete, der Papst besitzt auf der ganzen Welt die Herrschaft über Dinge und Personen. Innozenz IV. Schrieb, Christus hat im päpstlichen Stuhle nicht nur die hohen priesterliche, sondern auch die königliche Alleinherrschaft begründet. Papst Paul IV. Erklärte es als die Aufgabe des Papstes, Kaiser und Könige unter seine Füße zu treten. Der Papst wird mit den Worten gekrönt, empfange die Tiara mit den drei Kronen geziert und wisse, dass du der Vater der Fürsten und Könige, Herrscher des Erdkreises bist, und so weiter. Der Bischof Corum von Trier schrieb 1913 in seinem Fastenhirtenbrief, dass Christus der unsichtbare Bräutigam der Kirche, der Papst aber der sichtbare Gemahl sei, also noch mehr als Christus. Die vom Papst gesegneten Petrusblätter vom 30. August 1912 schreiben, der Papst hat seinesgleichen nicht auf Erden. In dem Neuen Testament verdunkelt er jede Größe. Durch die Salbung ist er Christus, und so weiter. Und am 13. Dezember 1912, ein Priester, der dem Papste den Gehorsam verweigert, lädt eine viel größere Schuld auf sich als die Christusmörder. 1866 sprach der getaufte Jude Papst Pius IX. Die gotteslästerlichen Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diejenigen, die nicht mit mir sind, sind außer dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Dafür nannte ihn im gleichen Jahre der französische Kardinal Donnet die lebendige Fleischwerdung der Autorität Christi. 1905 stellte der Fürstbischof von Salzburg die Priester über die Gewalten des Himmels, weil sie über den Schöpfer der Welten selbst Gewalt ausüben und ihn schaffen und in ein Tabernakel verschließen können, sodass er dem Priester Gehorsam leistet. Damit aber der Papst als Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi erscheine, griff man zu Betrug und Fälschung wie die jüdischen Priester. Man log, dass Petrus Bischof in Rom gewesen sei, was ja nie der Fall war, und schob im Evangelium Matthäus gewissenlos die Stelle ein, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen, ich will dir des Himmelreiches Schlüssel geben. Genug mit dieser kleinen Blütenlese, die man zu Tausenden vermehren könnte. Nimmt man noch dazu die Ausstellung des heiligen Rockes Jesu in Trier, den nach den biblischen Berichten bekanntlich die Kriegsknechte unter sich geteilt hatten, die Wallfahrten zu den wundertätigen Marienbildern, die Verehrung von knochentoter Heiligen, den Marienkultus und andere heidnisch anmutende Dinge, so muss man als feststehend erachten, das römische Papsttum erscheint als die Fortsetzung des atlantisch-jüdischen Priesterstaates und seines Heidentums. Vergleiche hierzu Citramontanus, Ultramontana Marien- und Papstkultus, August 1913 bei Lampard, Professor Dr. Langemann, das Evangelium Jesu Christi, das römische Antichristentum und die Hohenzollern, Göttingen, Selbstverlag, und Corwin, der Pfaffenspiegel, Rudolstadt bei Bot. Man höre, wie berühmte Männer über das Papsttum urteilten. Peter von Waldus und seine Anhänger brandmarkten die römische Kirche als die Hure und das Papsttum als den Menschen der Sünde, als den Antichristen. John Wycliffe sagt, was den Papst anbetrifft, so schulde ich ihm weder Nachfolge noch Dienst, denn ich kenne ihn durch die Heilige Schrift als den Antichristen, den Sohn des Verderbens, den Widersacher Gottes und als den Greuel der Verwüstung am heiligen Orte. Dr. Martin Luther äußerte, ich bin davon überzeugt, dass das Papsttum antichristlich und der Sitz Satans ist, der Antichrist der Heiligen Schrift. Nimmt man noch dazu, dass die Papstkirche für sich das Recht in Anspruch nimmt, Ketzer, das sind Andersgläubige, durch das Schwert auszurotten, so muss man sagen, dass im atlantischen Papismus das Böse, Dämonische, Niederrassige, der Böse selbst verkörpert ist, wie im Hebräertum. Dazu mögen sich die deutschen Katholiken merken, dass alles, was an der Romkirche antichristlich ist, von jüdischen Priestern, Bischöfen und Päpsten in sie eingeführt wurde. Getaufte Juden waren beispielsweise die Päpste Anaklet, Pius der IX., die Bischöfe Kohn, Netter und so weiter. So wurden die Dogmen von der Gleichheit aller Menschen, von der Ohrenbeichte, unbefleckten Empfängnis und von der Unfehlbarkeit des Papstes durch Päpste jüdischer Rasse in den Katholizismus hineingetragen. Letzteres geschah 1870 durch den judenblütigen Papst Pius IX. So machte das Judentum die Kirche durch Fälschungen, Lügen und Vergewaltigung zu einem von Juden selbst verachteten Instrument des jüdisch-atlantischen Priesterstaates in dessen Kampf gegen die Germanen und zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft. Nachweise hierüber erbringt Hans Lienhardt in »Ein Riesenverbrechen am deutschen Volke und die ernsten Bibelforscher«, Großdeutscher Verlag, Weißenburg in Bayern. Und Deutsche, sogar deutsche Geistliche, leisteten ihm, befangen im Banne jener Bibelfälschungen, Henkerdienste. Mit Hilfe des Judenchristentums und des von dem jüdischen Papst Pius IX. Eingeschobenen Unfehlbarkeitsdogmas hat das Judentum seinen Sieg über das Germanentum erreicht. Man sieht, arisches Christentum und arischer Geist sind von arischer Rasse untrennbar. Arisch-christliches und deutsches Denken und Fühlen sind dasselbe. Das arische Christentum ist der Wesensausdruck und die Blüte der arischen Rasse. Der atlantische Papismus aber ist dem Ariatum nicht nur wesensfremd, sondern todfeind. Er ist Ausdruck und Verkörperung des Niederrassentums. Im Germanen und im atlantischen Papsttum stehen sich also verschiedene Rassen, Weltanschauungen und Geistesrichtungen und die zwei Hauptentwicklungstendenzen der Natur gegenüber: das Gottmenschentum und Menschentum der Bibel, die Heiligen Gottes und die Menschentiere, das Reich des Arias Christus und das atlantische Heidentum, das arisch-christliche Reich des Geistes und das jüdisch-mammonistisch-weltliche Reich des atlantischen Papsttums, das altgermanische Zeichen Gottes, das Hakenkreuz und das Zeichen des großen Tieres, des Niederrassentums, Schlange und Drache.